In diesen Tagen begann Lili Maus, einige von den Geschichten, die sie gelesen hatte, den Mäusen weiterzuerzählen. Gelegentlich las sie auch aus den Büchern vor. Zuerst hörten nur Mäuse Friederike, Kahle Maus und der Mäuse Philipp zu. Dann setzte sich auch der alte Präsident dazu, dann auch die Mausikarin und dann nach und nach auch immer mehr jüngere Mäuse. Und dann dieser Attila, der sich ganz viele Völker unterworfen hat. Und dann dieser Napoleon, der mit seinen Soldaten allen Völkern die Freiheit bringen wollte und doch nur Tod und Schrecken verbreitete. Wie heißen diese schrecklichen Männer, die den Himmel versprechen und ins Elend führen? Tyrannen werden sie genannt. Kann man sich denn gegen diese Tyrannen wehren? Kann man schon. Aber die meisten haben Angst. Übergroße Angst. Sie denken, besser wir ducken uns. Denn wenn wir was sagen, uns wehren, werden wir umgebracht. Oh, Gott sei Dank, dass es solche Tyrannen nur bei den Menschenriesen gibt. Die gibt es leider auch bei uns Mäusen. Ja? Kennst du einen Mäusetyrannen, der uns Mäuse alle ins Verderben führen will? Ach, wie entsetzlich. Der Mäuse-Josef hatte natürlich auch zugehört. Mit finsterer Miene merkte er, dass manche Maus nachdenklich wurde, als sie den Geschichten der Lilli-Maus zuhörte. Er rannte zu dem überaus starken Willibald. Ich hätte niemals gedacht, dass Geschichten so nachdenklich machen können, überaus starker Willibald. Doch, ich habe heute 17-mal die Katz gerufen. Ja und? Keine einzige Maus ist vor Schreck ins Loch gelaufen, weil sie alle nur der Lilli-Maus zugehört haben. Rufe den Mäuse-Hermann und dann lass uns auf den Speicher gehen, um zu beraten, was wir machen können. So machten sie es. Nachdem sie beraten hatten, kam der Willibald, der Mäuse-Josef und die Hermann-Maus zurück. Sie riefen das Rudel zusammen. Willibald kletterte auf sein rotes Sesselpolster. Meine lieben Freunde, ihr habt in eurer gefährlichen Lage einen Führer gebraucht. Genau. Damit wir sicher leben können. Ist es nicht so? Ein Boss, ein Haus, ein Ruhm. Die Katz schleicht ums Haus. Eine rosarote Zunge hat sie. Zähne so scharf wie Rasiermesser. Ja. Ist es nicht so? So ist es. Ja. Ich habe Angst, dass die Katze kommt. Aber ihr tapferen Mäuse im grauen Haus, ihr wart wachsam. Ihr seid marschiert. Richtig. In Dreierreihen, in Sechserreihen. Keinen von euch, nicht einen einzigen hat die Katz erwischt. Genau. So. Kein Mäusekind, keinen Mäusekreis. Seit ich euer Boss bin, kann das Rudel sicher leben. Ja. Ist es nicht so? Ein Boss, ein Haus, ein Rudel. Nun, ist seit geraumer Zeit jemand unter uns, der unsere Sicherheit untergräbt und unser Leben leichtfertig aufs Spiel setzt. Unter uns? Unser Verräter? So ist es. Er hält uns ab zu marschieren. Ja, er hat es sogar fertiggebracht, dass der Alarmruf die Katz, überhört wurde. Er verführt unsere Jugend. Kurzum, die größte Gefahr ist nicht die Katz. Die größte Gefahr ist mitten unter uns. Eine größere Gefahr als die Katz? Wer ist denn der Verräter? Der Feind ist weiß und hat hässliche, rote Augen. Die Maus? Das glaube ich nie. Niemals! Bist du wohl leise? Du redest dich ja um Kopf und Kragen. Niemals! Lili Maus ist klug. Lili Maus kann lesen. Habt ihr denn die schönen Stunden vergessen, als wir mit den Geschichten in ferne Länder geflogen sind? Ruhe mit deinem Geschwätz! Die Lage ist viel zu ernst. Ihr habt es mit eigenen Ohren gehört. In ferne Länder hat sie euch gelockt. Blind hat sie euch gemacht. Blind vor allem für die tödliche Gefahr durch die große, getigerte Katze. Oder hättet ihr die Katze gehört, wenn sie auf Samtpfoten hereingeschlichen wäre? Wären diese verbrecherische, hässliche, rotäugige Lillimaus Geschichten erzählte? Aber Geschichten sind doch wichtig und schön. Du hast ja nur zu sprechen, wenn ich dich frage. Und jetzt frage ich dich, du weiße Pest. Ist es nicht so, dass man über das Geschichtenerzählen die Zeit und die Stunden vergisst? Ja, aber... Kein Aber. Ist es nicht so, dass man in Gedanken tief versinken kann? Ja, aber... Kein Aber. Ist es nicht so, dass man durch Lesen und Geschichten hören fast wie verzaubert ist? So ist es tatsächlich. Also, ihr hört es. Alles fauler Zauber. Ab sofort ist es verboten, Geschichten vorzulesen. Punkt um. Bravo. Verboten sind alle Geschichten, die in den Büchern stehen. Wer vorliest, erzählt oder zuhört, der ist ein Feind des Rudels. Bücher sind bestenfalls da, um darauf zu klettern oder zu rutschen. Aber auch das ist ja bekanntlich verboten. Eigentlich müsste man alle Bücher verbrennen. Wer sich nicht an die Verbote hält, wird hinausgetrieben in den Garten zur getigerten Katz. Die Katz soll alle die fressen, die unsere Gesetze missachten. Punkt um.